Vor knapp 10 Jahren prägte Eisenhower ein Wort, das aufhorchen ließ und das doch damals nicht recht verstanden wurde. Er sagte: Es gibt keine Alternative mehr zum Frieden. Der amerikanische Präsident meinte damit nicht, dass Kriege unmöglich geworden seien, alles andere als das. Er meinte vielmehr, dass sie sich im Sinne der Erreichung rationaler politischer Ziele als unzweckmäßig erwiesen hätten. Ein Atomkrieg schließt die Selbstvernichtung mit ein, und das überlegt sich auch der Kriegslüsternste noch zweimal. Heute hat das auch Chruschtschow begriffen. Seine Formulierung lautet: Atombomben machen keinen Unterschied zwischen Kommunisten und Kapitalisten. Das bedeutet ebenfalls, Krieg ist unmöglich geworden. Vor 50 Jahren, noch kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, bestand das gleiche Gefühl: Krieg sei unmöglich. Aber das bedeutete damals etwas ganz anderes, nämlich der Krieg, darüber war man hinaus. Man lebte herrlichen Zeiten entgegen und der Fortschritt marschierte. Fürst Hohenlohe, der Reichskanzler, antwortete einmal anlässlich einer Krise dem Kaiser, wie sich dieser erinnert: Oh, la guerre, quelle idée, qui y pense? Cela ne doit pas être. Ach, der Krieg, welche Vorstellung, wer denkt an sowas? Das darf nicht sein. Und Winston Churchill schildert diese Stimmung in der noch immer blutvollsten und souveränsten Darstellung, die ein aktiv Mitwirkender über diese Jahre gegeben hat. Der Krieg? Nein. Die Zivilisation ist über solche Gefahren hinausgewachsen. Die gegenseitige Abhängigkeit der Nationen in Handel und Verkehr, der Sinn für das Völkerrecht, die Haager Konvention, liberale Prinzipien, die Labour Party, die Hochfinanz, die christliche Nächstenliebe und der gesunde Menschenverstand haben solche Albträume zu einem Ding der Unmöglichkeit gemacht. Heute glaubt nun niemand mehr an die Kraft der Zivilisation oder der Moral, die Verheerungen eines Krieges zu verhindern. Wir verlassen uns nur noch auf die Angst, auf das Gleichgewicht des Schreckens. Damals aber, als man noch nicht wusste, was ein Weltkrieg, geschweige denn ein Atomkrieg sein würde, hatte keiner Angst. Die Verantwortlichen, Militärs und Politiker, bereiteten sich auf die Eventualität eines Krieges vor, den sie sich, wenn nicht gerade als fröhlichen, so doch als kleinen, lokalen Krieg im Sinne des 19. Jahrhunderts vorstellten. Generale bereiten meistens die Schlachten von gestern vor. Und so zog man denn auch, als es losging, mit Jubel und Begeisterung in den Krieg. Nicht nur bei uns, auch in Frankreich, auch in Österreich, auch in Serbien und sogar in dem friedfertigen England, der ersten Weltmacht, die von einem Krieg nichts zu gewinnen, nur zu verlieren hatte. Lloyd George, der damalige Schatzkanzler und nachmalige Premier, einer der drei Großen der Friedenskonferenz, verzeichnet, selbst erstaunt: Nie wurde ein Krieg so allgemein begrüßt wie der, in den Großbritannien am 4. August 1914 eintrat. Die Nachricht von der Kriegserklärung wurde mit stürmischen Hochrufen aufgenommen, die sich zu einem betäubenden Geschrei steigerten, als König Georg, Königin Mary und der Prinz von Wales auf dem Balkon des Buckingham Palace erschienen. Unvorstellbar, diese Reaktion. Für uns heute. Man muss aber diesen Optikwechsel auf vorgestern vornehmen, um die Vorgänge zu begreifen, die die Zerstörung der schönen alten Vorkriegswelt bewirkt haben. Der Belle Époque, in der reizvolle Debütantinnen und Geheimräte mit Galanteriedegen beim Hofball erschienen. In der Gemäldeausstellungen und Theaterpremieren zumeist wichtiger genommen wurden als die Politik. In der die Jeunesse Dorée, auch noch mit 60, sich im Moulin Rouge beim Cancan ergötzte. In der die Goldwährung auf der ganzen Welt die Sicherheit gewährleistete und man ohne Visum von St. Petersburg nach Lissabon reisen konnte. In der die Diplomatie von Aristokraten in aristokratischen Formen geführt wurde. In der ein unbestechliches, wenn auch etwas raubeiniges Beamtentum seine Pflicht tat und das Recht beschützte, so dass selbst aufsässige Intellektuelle, die wegen Majestätsbeleidigung vor Gericht standen, von der Sache mehr Ruhm und Spaß als wirkliches Leid ernteten. Sir Edward Grey, der britische Außenminister, hatte bei Kriegsausbruch das prophetische Gefühl, dass ein Zeitalter zu Ende ging. In seinen Memoiren notiert er: Ein Freund besuchte mich an einem Abend dieser letzten Woche. Er glaubt, es war am Montag, den 3. August. Wir standen an einem Fenster meines Zimmers im Foreign Office. Die Dämmerung brach herein und die Lampen wurden auf den Straßen angezündet. Mein Freund erinnert sich, wie ich dazu bemerkte: Die Lichter gehen in ganz Europa aus. Wir werden sie in unserem Leben nie wieder leuchten sehen. Von Verdunkelung und Fliegeralarm ahnte man damals noch nichts. Und doch ist das Wort von den verlöschenden Lichtern ein geflügeltes Wort geworden. Sir Edward Grey konnte nicht wissen, was der Welt bevorstand. Zwei Weltkriege mit an die 100 Millionen Toten, Revolutionen und Massenvertreibungen, Weltwirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit, Stalin und Hitler, die Atombombe und der Kalte Krieg. Kurz eine chaotische Welt, die nur noch notdürftig durch die Gemeinschaft der Angst in Form gehalten wird. Aber Grey wusste, von welcher Welt seine Zeit Abschied nahm und über welchem Zeitalter die Lichter ausgingen. Es war die Ordnung, die nach den Napoleonischen Kriegen auf dem Wiener Kongress geschaffen wurde. Die Ordnung, die zwar durch mehrere lokale Kriege erschüttert worden war, die aber in ihrem Grundriss genau ein Jahrhundert unverändert erhalten blieb, von 1815 bis 1914, ohne dass ein universaler Krieg ausgebrochen wäre, in den alle Großmächte einbezogen worden wären. Wie sah diese Ordnung aus? 5 Mächte wachten in gemeinsamer Verantwortung über den Frieden. England, Frankreich, die Habsburger Monarchie, Russland und Preußen-Deutschland. Später traten Japan und Italien hinzu, während die USA, von der britischen Flotte beschützt, sich außerhalb hielten. Die kleinen Staaten hatten nur dort mitzureden, wo sie betroffen waren. Das war schon in Wien festgelegt worden. Es wurde nicht eine einzige Vollversammlung der herbeigeeilten Fürstlichkeiten einberufen. Die Kleinen durften sich nur mit Petitionen und in den Ausschüssen zu Wort melden. Die Entscheidungen trafen die Großen. Wie stabil und wie elastisch zugleich diese Ordnung gewesen ist, zeigt nichts besser als die deutsche Einigung. Preußen führte unter Bismarck 3 Kriege gegen Dänemark, Österreich und Frankreich, um die deutschen Fürsten zu einem Bund zu zwingen und das Deutsche Reich zu gründen. Nach der französischen Niederlage von 1871 ging das Witzwort um: Europa hat eine Geliebte verloren und einen Herrn gewonnen. So oder so. Die Reichsgründung stellte eine bedeutsame Veränderung des Kräftegleichgewichts dar. Das Reich avancierte rasch zur ersten Macht in Europa, industriell, wirtschaftlich, militärisch. Das europäische Konzert, wie man die Wiener Ordnung nannte, vermochte mit dieser Veränderung ohne größere Schwierigkeit fertig zu werden. Man stellte sich auf die neue Lage ein und fuhr nach alter Weise zu regieren fort. Bismarck hat es den europäischen Staatsmännern freilich leicht gemacht, denn nachdem er einmal sein Ziel, die Einigung, erreicht hatte, war seine Devise die Mäßigung. Deutschland, so wiederholte er immer wieder, war saturiert. Es hege keine territorialen Ansprüche. Es hatte also ein vordringliches Interesse am Frieden. Der Kanzler tat alles, den Frieden, und das hieß die bestehende Ordnung, aufrechtzuerhalten. Golo Mann, der Historiker, urteilt in seiner deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts: Treitschke, Nationalist, Fanatiker der deutschen Einheit, aber kein Narr, sprach schon im Jahr der Reichsgründung von der Gefahr, die Nation könnte im Übermut ihrer Siege und jüngst erfahrenen Macht sich zu den Imperialträumen der Hohen Staufenzeit versteigen. Dass sie es nicht tat, dass das siegreiche Deutschland Maß hielt und seine konzentrierte Kraft zur Erhaltung des Friedens wieder und wieder kunstvoll einsetzte, bleibt die Großtat von Bismarcks Alter. Wie ist Bismarck diese Großtat gelungen, die ihn auf 2 Jahrzehnte zum ersten Staatsmann und Schiedsrichter Europas werden ließ? Als Ausgangspunkt aller Überlegungen erschien dem Kanzler folgender Umstand: Frankreich war seit 1871 Deutschlands Gegner, der Erbfeind, wie es damals hieß. Deutschland hatte auf Betreiben der Militärs und gegen Bismarcks äußersten Widerstand dem besiegten Frankreich Elsaß-Lothringen weggenommen. 2 Provinzen, die sich, wie ihre historische Herkunft und ethnische Zusammensetzung auch war, zu jener Zeit zu Frankreich bekannten. Die Franzosen fanden sich mit dem Verlust nicht ab. Es wuchs in ihnen der Revanche-Gedanke empor. Immer daran denken, nie davon sprechen. Auf der Place de la Concorde waren die Statuen der beiden Provinzen jahrzehntelang mit schwarzen Schleiern verhüllt. Bismarck tat, was er konnte, das Geschehene vergessen zu lassen. Er menagierte Paris, wo immer es möglich war, unterstützte seinen Kolonial-Ehrgeiz, vermittelte zu seinen Gunsten, behandelte es mit Samthandschuhen. Die Franzosen selbst erkannten dies Bemühen an. Einmal erklärte sogar der Präsident der Republik, Grévy: Wir wissen, wie wohlwollend Bismarck in den letzten 13 Jahren Frankreich behandelt hat. Dennoch konnte Bismarck nicht hoffen, Frankreich zum Freund zu gewinnen, wie es ihm nach 1866 mit dem besiegten Österreich gelungen war, dem er allerdings kein Haar gekrümmt hatte. In Frankreich fraß das nationalistische Gift der Revanche. Angesichts dieser Grundgegebenheit, die jedenfalls auf absehbare Zeit unabänderlich schien, sagte sich Bismarck, dass sich Deutschland keinen anderen Feind leisten konnte. Das war für ihn so gut wie ein Axiom. Noch drei Großmächte waren im Spiel: Österreich, Russland und England. Sie galt es, trotz aller Konflikte, in die sie untereinander verwickelt waren, zu Freunden zu haben. Bismarck hat das etwa folgendermaßen zu Wege gebracht. Österreich war der engste, zugleich der schwächere Verbündete. Es galt also, sich ihm nicht auf Gedeih und Verderb auszuliefern. Wie Bismarck sagte, es galt, sich von Wien nicht das Leitseil um den Hals werfen zu lassen. Berlin durfte sich nicht in die unauflösbaren balkanischen Verwicklungen Österreichs hineinziehen lassen. Bismarck erklärte, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen und mit der kalkulierten Absicht, in Wien verstanden zu werden, der ganze Balkan ist uns nicht einen pommerschen Grenadier wert. Er wollte sich sichern. Ebenso war er gesonnen, sich durch Österreich nicht in Gegnerschaft zu Russland manövrieren zu lassen. Als einmal der deutsche Botschafter in Wien dem Auswärtigen Amt meldete, die Stimmung des Kaisers Franz Josef ist nach den letzten Ereignissen durchaus niedergeschlagen, notierte Bismarck an den Rand des Berichts, besser, als wenn sie unternehmend wäre. Bismarcks Interesse war der Frieden. Er setzte, wie er sich ausdrückte, Prämien auf friedliches Verhalten und war riskanten Unternehmungen seiner Verbündeten gegenüber höchst skeptisch. Damit kommen wir nun zu dem nächsten Partner, mit dem das Reich auskommen musste, zu Russland. Bismarck litt unter dem Cauchemar des Alliances, dem Albtraum, dass sich Allianzen gegen Deutschland zusammenfügen könnten. Seine Parole war, ja, keinen Zwei-Fronten-Krieg und also auch keine Einkeilung zwischen zwei diplomatische Gegner. Er legte daher, immer in Ansehung Frankreichs, den größten Wert auf ein gutes Verhältnis zu Russland, das er zuerst durch das Dreikaiserbündnis Berlin, Wien, Petersburg zu sichern wusste. Nach sechsjähriger Dauer lehnte der Zar, der über die österreichische Balkanpolitik verstimmt war, seine Verlängerung ab. Bismarck hielt diese Entfremdung zwischen den beiden Verbündeten nicht davon ab, weiter mit beiden gute Beziehungen zu pflegen. Er war ein nüchterner Staatsmann, der wenig von der Nibelungentreue hielt, die unter seinen Nachfolgern so viel Unheil anrichten sollte. Als der alte Vertrag also ausgelaufen war, schloss er unverzüglich einen neuen ab, den sogenannten Rückversicherungsvertrag. Der bestimmte, beide Mächte bleiben neutral, wenn die andere angegriffen wird. Diese Verpflichtung soll aber nicht gelten, falls Russland Österreich angreift, Deutschlands engsten Verbündeten, oder falls Deutschland Frankreich angreift, Deutschlands intimsten Gegner. Wieder setzte Bismarck Prämien auf friedliches Verhalten. Für alle Beteiligten war es günstig, sich zurückzuhalten. Was verfolgte der Kanzler aber außerdem mit diesem Vertrag? Drei Überlegungen waren ausschlaggebend. Erstens wollte er, wie wir schon sahen, Deutschland den Rücken frei halten. Zweitens lief sein Interesse darauf hin, Wien am Zügel zu halten. Er pflegte zu sagen, solange wir mit Russland gut stehen, wird Österreich kein allzu anspruchsvoller Bundesgenosse. Das war ein wichtiger Faktor. Nicht minder bedeutsam war die dritte Überlegung. Bismarck wollte Großbritannien zeigen, dass die Freundschaft des Reiches wertvoll war. England war der traditionelle Feind Russlands. Die Interessen der beiden Mächte stießen in Konstantinopel, im Nahen und Fernen Osten und an den Grenzen Indiens aufeinander. Das Reich hielt sich außerhalb und empfahl sich damit beiden Rivalen als wohlwollender Neutraler. Damit gelangen wir zum Schluss zu dem wichtigsten Verhältnis, das die Reichsregierung zu pflegen hatte, dem zu England. Bismarck war sich bewusst, England war die erste Weltmacht, wenn man an die weite Welt draußen dachte. Es besaß ein riesiges Kolonialreich. Seine Flagge wehte über den entscheidenden Kraftpunkten der Erde, von Gibraltar bis Singapur. Seine Flotte beherrschte die sieben Ozeane. Die anderen Kolonialmächte waren, trotz ihres Ehrgeizes, trotz ihrer auftrumpfenden Erklärungen und trotz ihrer weiten Besitzungen, letzten Endes immer nur Mieter und Untermieter in dem weiten britischen Reichshaus. Sie herrschten zwar innerhalb der ihnen anvertrauten Besitzungen nach eigenem Gutdünken, aber der Besitz selbst hing in letzter Instanz immer von Großbritannien ab, dessen Flotte die Zufahrtswege nach Übersee kontrollierte. Keine Macht, auch nicht Frankreich, wagte es jemals, diese britische Oberhoheit ernsthaft in Frage zu stellen. Wohl gab es Reibungen, oft gefährliche, In Fashoda standen die beiden Rivalen am Rand einer blutigen Auseinandersetzung. Aber am Ende haben die anderen immer die Realitäten anerkannt. Die Navy war nun einmal stärker als die zwei nächststarken Flotten zusammen. Deutschland hatte, unter Bismarck, keinen kolonialen Ehrgeiz. Das Wort Kolonie kommt in seinen Erinnerungen überhaupt nicht vor. Darum vermochte das Reich, sich mit London leicht zu verständigen. Die Engländer sollten die erste Weltmacht sein, die Deutschen die erste Macht auf dem Kontinent, der damals der Mittelpunkt der Welt war. Der ältere Moltke hat in seinem militärischen Testament den weitsichtigen Satz aufgenommen: England braucht notwendigerweise einen starken Verbündeten auf dem Festland. Es kann keinen finden, der all seinen Interessen besser entspricht als Deutschland, das niemals auf die Seeherrschaft Anspruch machen kann. Bismarck hat sich an diese Maxime gehalten. Die Beziehungen zwischen London und Berlin waren darum in jenen Tagen so ausgezeichnet, dass England zuweilen als die Seemacht des Dreibunds, Deutschland, Österreich, Italien, bezeichnet wurde, und der Dreibund als die Landstreitmacht Englands. Das waren also die fünf Bälle, mit denen der alte Kanzler jonglierte. Das war das Gleichgewicht, das er kunstvoll und mit fast artistischer Meisterschaft aufrechterhielt. Ein amerikanischer Historiker schrieb darüber: Bismarcks Herde war eine wirkliche Menagerie. Der russische Bär und der britische Löwe lagen zusammen mit dem kaiserlichen Adler. Nur der gallische Hahn fehlte. Von den übrigen Wappentieren ganz zu schweigen. Den kleineren Mächten also, Serben und Bulgaren, Türken und Rumänen, Belgiern und Holländern und so weiter, die ihrerseits in das stabile und zugleich elastische, alle Veränderungen assimilierende System eingeführt wurden. Bismarck und damit Deutschland ist der Friedensgarant Europas. Das war das allgemeine Urteil der Zeit. Man schrieb 1880, 1885. Wir können uns das heute schwer vorstellen, nachdem Deutschland sein gerüttelt Anteil am Zustandekommen des Ersten Weltkrieges gehabt hat und Hitler den Zweiten in ruchloser Kaltblütigkeit darauf beschwor. Aber unter Bismarck war es so. Deutschland war der Friedensgarant. 1888 besteigt dann Kaiser Wilhelm II., noch nicht 30-jährig, den Thron. Und nach knapp 2 Jahren bekommt der Mann, auf den ganz Europa hört, den Abschied. Ohne Dank, ohne Anerkennung. Er sagt verbittert: Entlassung mit eintägiger Kündigung. Seinem Nachfolger Caprivi, einem braven General, verbietet der Kaiser, sich bei Bismarck über die Verhältnisse zu informieren. Durch die Kanzleien Europas, nein, durch ganz Europa geht ein Schrecken. Der Pönsch macht eine Karikatur berühmt. Der Lotse geht von Bord. Stürmische Zeiten ziehen herauf. Ein französischer Beobachter bemerkte: Nein, die Deutschen sind kein gutes Volk. Uns Franzosen wäre das Firmament nicht groß genug gewesen, um einen Bismarck zu verherrlichen. Die Deutschen verherrlichten den jungen Kaiser, der die Parole ausgab: Der Kurs bleibt der alte. Volldampf voraus. In den auswärtigen Ämtern Europas schüttelte man sorgenvoll die Köpfe. Denn Bismarcks Parole war nie gewesen Volldampf voraus. Im Gegenteil, er predigte Mäßigung und Frieden. Was nun die Entlassung des alten Reichskanzlers selbst betrifft, so lässt sie sich freilich außer vom rein außenpolitischen Blickwinkel, von dem wir sie bisher betrachtet haben, auch aus der innenpolitischen Perspektive ansehen. Und da ergibt sich fraglos ein anderes Bild. Den äußeren Anlass der Entlassung bildete eine innenpolitische Meinungsverschiedenheit zwischen Kaiser und Kanzler. Es ging um die Abschaffung der Sozialistengesetze, eigentlich müsste man sagen Antisozialistengesetze, die nach 12 bösen Jahren im Reichstag durchgefallen waren. Der Kaiser erblickte hierin eine Gelegenheit, sich in den Vordergrund zu spielen und dem ganzen Volke Beliebtheit zu gewinnen. Er bezeichnete sich selbst als Roi des Gueux, als König der Armen und Bettler, und hatte die Vision eines Volks- oder roten Kaisers, der von allen geliebt wurde. Bismarck hielt solche Ideen für Phantastereien. Seine Meinung in der aktuellen politischen Situation war: Die Auseinandersetzung muss auf die Spitze getrieben werden. So oder so wird Blut fließen. Die Zeit ist reif für ein noch viel schärferes Gesetz. Diese Wortstellung war nicht minder fantastisch, nicht minder realitätsfremd, nicht minder absurd als die des Kaisers. Die Sozialdemokraten waren längst keine Staatsfeinde mehr. Sie begehrten nur eine gerechte Stellung in der Gesellschaft und einen angemessenen Anteil an ihren Gütern. Sie waren auf dem Wege, so gut national zu werden wie die anderen Parteien auch. Es dauerte nicht lange, bis Bebel selbst erklärte: Sollte es jemals gegen Russland losgehen, so werden wir Sozialisten marschieren wie eine Knoche. Bismarck konnte und wollte diese Entwicklung aber nicht mehr verstehen. Er hatte dem Volk, den Arbeitern der mächtig emporwachsenden Industrie, die Kranken-, Unfall- und Altersversicherung gegeben, die in der ganzen Welt als vorbildhaft beurteilt wurde. Damit glaubte er, sei genug getan. Die Sozialdemokraten waren Rote, waren, wie Wilhelm II. Später sagen sollte, vaterlandslose Gesellen. Mit ihnen gab es kein Verhandeln, sie konnte man nur mit Gewalt zur Raison bringen. Als der jugendlich tatendurstige Monarch nun vorschlug, gesetzliche Arbeitszeitregelungen und ähnliche Schutzmaßnahmen einzuführen, hielt ihm Bismarck ein störrisches Nein entgegen und drohte, wie er es manches Mal getan hatte, mit der sozialen Revolution, die bei Nichtbefolgung seines Rates notwendig ausbrechen würde. Vielleicht war das Taktik, vielleicht glaubte er selbst daran. Sonderbar aber, seine Drohung verschlug dieses Mal nicht. Der sonst so siegessichere Kanzler wirkte seltsam schwankend und unsicher. Aus dieser Perspektive gesehen mag man das Urteil von Golo-Mann trotz einer provokativen Schärfe für begründet anerkennen. Dies sind seine Worte. Es ging der deutschen Sache nicht gut unter Bismarck. Es ging ihr in seinen letzten Regierungsjahren zusehends schlechter. Und im Februar 1890 war er am Ende seines Lateins. Darum fiel er. Die persönlichen Motive, die den Kaiser zu dem Schritt bewegten, tun hier nichts zur Sache. Bismarck verschwand nicht zu früh, er verschwand viel zu spät. Die Beseitigung dieses lastenden Anachronismus war das Mutigste, an sich betrachtet das Beste, was Wilhelm II. Je getan hat. Nur begriff er nicht, was er tat. Er war selber Bismarckianer. Gerade in den Fragen, in denen er mit Bismarck Zank hatte, zum Beispiel der Sozialdemokratie, nahm er später eine überbismarckische Haltung ein. Ob dieses nun aus der einseitig innenpolitischen Perspektive gefällte Urteil gerecht ist, mag zweifelhaft erscheinen. Richtig ist immerhin, dass Bismarck, sein obrigkeitsstaatlich regiertes Reich und die ganze diplomatisch-aristokratische Welt, die er verkörperte und aufrechterhielt, allmählich anachronistisch wurden. Neue Kräfte kamen auf. Die bürgerliche Demokratie, der aggressive Nationalismus, der egalitäre Sozialismus. Und diese Kräfte ließen sich in die alte Ordnung nicht mehr integrieren. In diesem Zusammenstoß zwischen Alt und Neu liegt, so wird es dem Verfasser dieser Sendung jedenfalls scheinen, die tiefste Ursache des kommenden Weltkriegs. Wir werden davon in der nächsten Sendung noch ausführlich sprechen. In dem nun folgenden zweiten Teil unserer Hörfolge aber gilt es zu zeigen, wie Bismarcks Nachfolger sich den neuen Kräften gegenüber als hilflos erwiesen. Sie waren nicht einmal imstande, das alte System auch nur notdürftig mit erhalten zu helfen. Wer waren nun diese Männer, die nach Bismarck das deutsche Staatsschiff zu steuern bekamen? Bis zum Ausbruch des Krieges amtierten 4 Reichskanzler. Der General von Caprivi, der beste unter ihnen, redlich, uneitel, pflichtbewusst. Allerdings ein Mann von beschränktem Horizont. Ein zeitgenössischer Kritiker meinte giftig: Ein Unteroffizier, der plötzlich Divisionskommandeur spielen muss. 4 Jahre später ernannte der Kaiser Fürst Hohenlohe Schillingsfürst zu seinem nächsten Kanzler. Einen vornehmen Grand Seigneur von urbaner Gesittung und abgeklärtem Geist. Er ist 75 Jahre alt und wird von Kaiser und Kaiserin Oheim genannt. Er hatte in verschiedenen Verwaltungsposten gedient und sich dabei verdient gemacht, zuletzt als Statthalter von Elsaß-Lothringen. Ihm fehlten aber die Qualifikationen zum Politiker. Vor allem fehlte ihm die politische Leidenschaft, das Engagement für die Sache, der Wille, sein Ziel durchzusetzen. Er wusste es selbst. Während seiner Kanzlerschaft meinte er einmal resigniert: Ich habe mir fest vorgenommen, mich über nichts zu ärgern. Ich lasse alles laufen. Wollte ich es anders machen, so müsste ich wöchentlich mindestens einmal den Abschied einreichen. Das tat er schließlich doch, nach 6 Jahren, als ihm, dem Hochbetagten, die Bürde des Amtes zu schwer wurde. Auf Hohenlohe folgte dann 1900 Graf, später Fürst, Bülow, ein aristokratischer Charmeur, der mit allen gut zu stehen wusste, mit allen Wassern gewaschen war und auf allen Klaviaturen zu spielen verstand. Zusammen mit seiner Gemahlin ein international berühmter Gastgeber, ein Mann von Welt, aber nicht der Weltpolitiker, für den er sich hielt und ausgab. Holstein, die graue Eminenz des Auswärtigen Amtes, notierte maliziös in sein Tagebuch: Bernhard Bülow ist bartlos und teigig, mit unaufrichtigem Blick und meistens lächelnd. hat keineswegs Gedanken in Vorrat für alle vorkommenden Fälle, eignet sich aber die Gedanken anderer an und gibt sie mit Gewandtheit wieder. Wenn er einen gegen den anderen hetzen will, sagt er mit einschmeichelndem Lächeln, der mag sie nicht. Das Mittel ist einfach und fast unfehlbar in der Wirkung. Nachdem Bülow die letzten Schimmer bismarckscher Macht mit der ihm eigenen Grandezza verwirtschaftet hatte, zog schließlich 1909 Theobald von Bethmann-Hollweg in die Reichskanzlei. Ein preußischer Beamter ohne Fehl und Tadel, der sich erfolgreich vom Landrat bis zum Staatssekretär hochgedient hatte. Maximilian Harden schrieb in der Zukunft: Herr von Bethmann-Hollweg ist fast unbekannt. Ernste Menschen rühmen seine anständige Gesinnung und die innere Freiheit seines Wesens. Sie sind sicher, dass er sich nie zu unwürdigem Handeln erniedrigen, noch als Gaukler paradieren werde. Wie, so wussten die Zeitgenossen zu ergänzen, der Chef des kaiserlichen Militärkabinetts, Graf Hülsen-Hüseler, der bei einer Veranstaltung in Donaueschingen als Balletttänzerin kostümiert und paradierend vor den Augen des Kaisers vom Schlag getroffen tot umfiel. Bethmann-Hollweg handelte als ernster Mann. Nur eignete auch er sich unseligerweise weder zum Diplomaten noch zum Parlamentarier oder Politiker. Er besaß kein direktes Verhältnis zur Macht. Als Bülow den Kaiser vor Bethmann-Hollweg warnte, weil er von Außenpolitik nichts verstehe, meinte dieser eher erfreut: Das macht nichts. Die führe ich in Zukunft wieder selbst. Fassen wir zusammen. 4 Kanzler, 4 mittelmäßige Männer stehen in einer ungewöhnlich schwierigen Übergangszeit vor ungewöhnlich schwierigen Aufgaben und haben obendrein unter dem Bismarck-Mythos zu leiden. Der Kaiser klagt in seinen Aufzeichnungen Ereignisse und Gestalten nicht ganz zu Unrecht. Der missverstandene Bismarck hat meine ganze Regierungszeit hindurch in Zitaten, Wort und Schrift sowie durch passive Resistenz und gedankenlose Kritik meinen Anregungen und Zielen permanenten Widerstand geschaffen. Alles, was geschah, wurde von der sich dem Fürsten bereitwilligst zur Verfügung stellenden und sich oft noch bismärkischer als Bismarck gebärdenden Presse schlecht gemacht, lächerlich gefunden und unterschiedslos in Grund und Boden kritisiert. Das waren also die 4 Männer, die der Aufgabe, vor die sie die Geschichte stellte, nicht gerecht zu werden vermochten. Als die überragende Figur der nachbismarckschen Zeit erscheint demzufolge nicht Kraft seiner Persönlichkeit, sondern Kraft seines Amtes, der Kaiser. Über Wilhelm II. Ist viel Schlechtes gesagt worden, teils zu Recht, teils zu Unrecht. Sein Bild ist verzerrt in der Geschichte. George Kennan schreibt in einem seiner Werke nach dem Zweiten Weltkrieg: Im Krieg hatten die Westmächte ein Bild vom deutschen Kaiser propagiert, das von der Wirklichkeit des späteren Hitler nicht zu unterscheiden war. Nun hatten sie einen wirklichen Hitler. In diesen Fehler dürfen wir nun heute nicht mehr verfallen. Ein Hitler war Wilhelm II. Wahrhaftig nicht. Kein Dämon, kein ruchloser Diktator, dem Menschenleben, Recht und Moral nichts galten. Keine dynamische Natur, die eine Welt in Brand und Bewegung setzen konnte. Wilhelm II. War kein böser Mensch. Man kann ihm glauben, wenn er rückblickend schreibt: Das Wohl meines Volkes und meines Reiches war das Ziel meines Handelns. Er war begabt, vermochte zu bezaubern und tat sich als Amateur auf den verschiedensten Gebieten hervor. Als improvisierender Versemacher, als Architekt, als Hofprediger, als Generalstäbler. Ohne Ende. Aber er war taktlos. In einem Ausmaß, das mehr als einmal internationale Verwicklungen auslöste. Und er war, infolge eines körperlichen Gebrechens, einem atrophischen Arm, von Minderwertigkeitsgefühlen geplagt, die immer wieder in Überwertigkeitsvorstellungen umschlugen. Seine Eitelkeit, Geltungs- und Prahlsucht kannten keine Grenzen. Eduard VII. Von England meinte: Mein Neffe William muss immer ratschlagen wie ein Pfau. Kann er es nicht, so fühlt er sich unterlegen und unglücklich. Beispiele für diese unglückliche Eigenart gibt es genug. Als Hohenlohe, damals Botschafter, aus Paris zurückkehrend, den Kaiser über die dortige Stimmung beruhigt und sachlich hinzufügt, er brauche der Franzosen wegen keine Angst zu haben, entgegnet ihm der Kaiser aufbrausend: Das Wort Angst kommt im Wörterbuch des deutschen Offiziers nicht vor. Wenn Frankreich und Russland Krieg machen wollen, kann ich es nicht hindern. Wilhelm II. Berichtet Jahrzehnte später die Szene selbst, voller Stolz und ohne ihren peinlich aufdringlichen Charakter, nachträglich zu bemerken. Hohenlohe analysierte die internationale Situation. Der Kaiser antwortete mit moralischen Belehrungen. So war es aber immer und immer wieder. Statt Politik, große Worte. Statt sachlicher Erörterungen, Prahlerei und Schmeichelei. Des Kaisers Anfälligkeit für jede Form davon muss unvorstellbar gewesen sein. Max Weber, der große Gelehrte, schreibt 1906 an Friedrich Naumann: Das Maß an Verachtung, welches uns als Nation im Ausland, Italien, Amerika, überall, nachgerade mit Recht, das ist das Entscheidende, entgegengebracht wird, weil wir uns dieses Regime, dieses Mannes gefallen lassen, ist nachgerade ein Machtfaktor von erstklassiger weltpolitischer Bedeutung für uns geworden. Jeder, der einige Monate lang die fremde Presse liest, muss das bemerken. Wir werden isoliert, weil dieser Mann uns in dieser Weise regiert und wir es dulden und beschönigen. Prahlsucht, Eitelkeit, Taktlosigkeit, charakterliche Unausgeglichenheit, Neigung zum Pendeln zwischen Extremen, tiefer Depression und Hochgefühlen, Selbstüberschätzung und Selbstdemütigung. All das wäre vielleicht im personell Anekdotischen geblieben, wenn in Wilhelm II. Ansätze zum Staatsmann gesteckt hätten oder wenn er sich wenigstens ernsthaft dem Geschäft der Politik zugewandt hätte. Aber der Kaiser war allen Urteilen zufolge faul. Er liebte das schöne Leben oder was er sich darunter vorstellte, aber nicht die Arbeit. Anstelle der Arbeit trat das dilettantische Improvisieren und das gefühlsentsprungene Impromptu. An die Stelle der nüchternen Analyse traten Schlagworte, die er für politische Maximen hielt. Teils prahlsüchtige große Worte: Die schimmernde Wehr, das scharfe Schwert und das trockene Pulver. Teils aus Neid und Beleidigtheit geborene Phrasen: Die Scheelsucht des Auslands, der britische Handelsneid. Oder einfach primaler Vorstellungen, wie die Nibelungentreue, zu der er als deutscher Kaiser verpflichtet sei. Man müsste nun, um gerecht zu urteilen, den deutschen Politikern, die der anderen Völker gegenüberstellen. Mögen sie Ehrenstahl heißen oder Hützendorf, Murawiew oder Iswolski, Poincaré und Pichon, Salisbury und Asquith, Bratianu, Passage und wie sie alle hießen. Man würde dann vermutlich zu milderen Urteilen über ihre deutschen Mit- und Gegenspieler gelangen. Lloyd George jedenfalls hat gewiss recht, wenn er meditiert: Es war ein besonderes Unglück für die Welt, dass sie in dieser schrecklichen Zwangslage über so wenig befähigte Ratgeber verfügte. Hätte es in Deutschland einen Bismarck, in Großbritannien einen Palmerston, in Amerika einen Roosevelt oder in Paris einen Clemenceau an der Macht gegeben, dann hätte die Katastrophe vermieden werden können und wäre meiner Überzeugung nach vermieden worden. Aber in keinem der großen Staaten sah man einen Mann von dieser Qualität am Ruder. Bethmann-Hollweg, Poincaré, Viviani, Berchtold, Sazanow und Grey waren lauter tüchtige, erfahrene, gewissenhafte und ehrenwerte Lotsen. Aber es fehlte ihnen offensichtlich die Tatkraft, Einsicht, Fantasie und Wendigkeit, die allein hätten die Lage retten können. Sie waren sämtlich auf ruhiger See recht tüchtige Leute, aber völlig hilflos in einem Wirbelsturm. Was hier für die Wochen unmittelbar vor dem Krieg behauptet wird, gilt mit wenigen Ausnahmen für die gesamte nach-Bismarck'sche Ära. Hierbei ist jedoch eins zu bemerken: Die anderen Nationen erfreuten sich, auch unter mittelmäßigen Politikern, einer erheblichen Stabilität. Frankreich oder Russland oder gar England blieben, was sie waren, auch nach einem Krieg, auch nach einer Niederlage. Für das erst seit kurzem geeinte Deutschland, dessen Identität noch vage und unsicher war, galt das nicht, jedenfalls nicht im gleichen Maß. Für Deutschland war jede Veränderung eine Erschütterung von nachwirkender Bedeutung. Nur so ist es erklärlich, wie sich die Stellung des Reiches in der Staatengesellschaft in so kurzer Zeit so tiefgreifend wandeln konnte. In den 80er Jahren war Deutschland die erste Macht auf dem Kontinent, geehrt, geachtet, beliebt und mit allen Großmächten außer Frankreich befreundet. Zur Jahrhundertwende aber standen die wichtigsten Großmächte auf der Gegenseite. Das Reich wurde allseits gefürchtet und von vielen gehasst. Erzählen wir nun rasch den Hergang dieser schicksalsschweren Jahre. In den letzten Tagen vor Bismarcks Entlassung bietet Russland die Verlängerung des Rückversicherungsvertrags an. Der Nachfolger Caprivi ist ratlos. Geheimrat Holstein intrigiert gegen den Vertrag, weil er Bismarcks Werk ist. Der Kaiser schwankt. Gegenbefehl folgt auf Befehl. Schließlich lehnt Berlin brüsk ab. In unbeabsichtigter und zweckloser Schroffheit und in klarem Widerspruch zu des Kaisers ursprünglicher Erklärung. Russland, erschreckt, sieht sich nach einer anderen Macht um, an die es sich anlehnen kann. Es kommt nur Frankreich in Frage. Dem Zaren ist die königsmörderische Republik im Herzen zuwider. Wenn in Russland einer nach Sibirien verbannt werden will, braucht er nur republikanische Ideen zu verfechten. Aber für den Zaren gilt wie für jeden Herrscher der alte Satz von Rouen: Die Könige regieren über die Völker, aber die Interessen regieren über die Könige. Aller Abneigung zum Trotz arrangiert sich Petersburg also mit Paris. Man schreibt das Jahr 1894. Deutschland ist jetzt eingekeilt. Vergessen ist Bismarcks Warnung: Ja, keinen Zwei-Fronten-Krieg. An die Stelle seines kunstvollen Gleichgewichts treten jetzt starre Bündnisfronten. Dreibund kontra französisch-russischen Zweibund. Churchill urteilt: So sah der schwerfällige Gleichgewichtsmechanismus aus, welcher die unbestrittene Vorherrschaft Deutschlands abgelöst hatte. Außerhalb beider Systeme stand geruhig England ungefährdet in einer überwältigenden, bislang noch unbedrohten Seeherrschaft. Nur eine Bedrohung, die sich gegen das Leben der britischen Nation selbst richtete, konnte das Empire aus seiner gelassen, duldsamen Isoliertheit von den kontinentalen Angelegenheiten aufstören. Deutschland aber war vom Schicksal dazu ausersehen, der Urheber dieser Bedrohung zu werden. Wie ist es dazu gekommen? Großbritannien hat Ärger im Empire. Der Burenkrieg war eine schlimme Erfahrung. Es sucht also zur eigenen Entlastung, die traditionell guten Beziehungen zu Deutschland auszubauen. Es macht Angebote. Reichskanzler Bülow aber sagt weder Ja noch Nein. England arrangiert sich inzwischen mit Japan, der ersten asiatischen Großmacht. Japan hat China besiegt und wird in wenigen Jahren Russland bei Port Arthur vernichten schlagen. London bietet den Deutschen an, dem Bund beizutreten und ihn zur Tripelallianz auszuweiten. Die Reichsregierung aber bleibt abwartend. Bülow ist überzeugt: Der russisch-britische Weltgegensatz ist unauflöslich. Wir haben also immer die Wahl. Die deutschen Diplomaten handeln entsprechend, lassen England ihre Überlegenheit spüren. In London aber fragt man sich nun, auf welches Ziel die Deutschen eigentlich lossteuern. Historiker verweisen auf Wilhelm II., Hassliebe zu England. Vernichten wollte er die Engländer nicht, er wollte ihnen nur imponieren. Das ist eine psychologisch treffende Erklärung, historisch aber reicht sie nicht aus, obwohl sie oft wiederholt wird. Denn der Wunsch, ebenbürtig zu sein, ist nicht nur eine Marotte des Kaisers, er entspringt tieferen Zusammenhängen. England war die erste Weltmacht. Es hat während 4 Jahrhunderten verhindert, dass ein Staat das Übergewicht auf dem Kontinent erhielt. Es besiegte zuerst Spanien unter Philipp II., half dann Ludwigs XIV. Hegemonial-Ehrgeiz brechen und später das napoleonische Großreich vernichten. Schließlich gelang es ihm, in unserem Jahrhundert, zweimal Deutschland zu besiegen. Arnold Toynbee fragt nach dieser Bilanz aus welthistorischer Perspektive. England hat dadurch die politische Vereinigung nicht nur Europas, sondern der gesamten Welt verhindert. Diese Vereinigung hätte freilich durch Gewalt erzwungen werden müssen. Aber so müssen wir uns heute fragen: Wäre diese Gewalt gegenüber den schlimmen Möglichkeiten, mit denen wir uns im Atomzeitalter konfrontiert sehen, nicht ein vergleichsweise erträgliches Schicksal gewesen? Bleiben wir bei unserem Thema. Bismarck anerkannte die britische Weltstellung. Er wollte darum den Aufgaben- und Strahlungsbereich des Reiches auf den Kontinent begrenzen. In der nachbismarckschen Ära erstarkte Deutschland und begehrte diesen Kraftzuwachs auch äußerlich anerkannt zu sehen. Es strebte nach einem Platz an der Sonne, nach einer dem deutschen Kulturauftrag entsprechenden Weltgeltung. Die Alldeutschen, wir kommen bei späterer Gelegenheit noch auf sie zu sprechen, putschten die öffentliche Meinung in diesem Sinne hoch. Im Verhältnis zu England bedeutete das: Deutschland wollte sich in die von England zwar nicht beherrschte, aber doch garantierte Welt nicht einfügen. Es wollte, wenn so etwas überhaupt möglich ist, auch erste Weltmacht sein, neben England. Gegen diese Absicht war als solche nichts einzuwenden. Jede Großmacht strebt nach Kraftentfaltung, nach Geltung, nach Rang. Und es war sogar allgemein akzeptiert, dass man seine Ziele notfalls mit Gewalt zu erreichen suchte. Krieg galt als ein legitimes Mittel der Politik. Man kann noch einen Schritt weitergehen und sagen: Vielleicht ließ sich dieses Ziel sogar erreichen. Vielleicht konnte das Reich unter einer weisen Führung und mit entsprechender Geduld zuerst eine willig ertragene Suprematie über den Kontinent erringen und eines künftigen Tages im gemeinsamen Vorstoß Britannien selbst herausfordern. Das zu denken war keineswegs absurd. Was aber die Reichsregierung tat, war absurd. Sie machte sich erst den größten Teil des Kontinents zum Gegner und forderte dann noch England heraus. Als ob das törichte Schlagwort »viel Feind, viel Ehr« schon damals zum Leitfaden der Politik erhoben worden sei. Nicht das politische Ziel also isolierte Deutschland in zunehmendem Maße in der Staatengesellschaft, sondern die ungeschickte und törichte Art, mit der es darauf lossteuerte. Die deutschen Regierungen forderten England an seiner empfindlichsten Stelle heraus. Auf See. Diese Politik war schlechthin borniert. Kaiser und Kanzler täuschten sich in allen Grundvoraussetzungen ihrer Handlungen. Sie schätzten die bestehenden Interessengegensätze falsch ein. Russland und England waren sich Feind, aber die wahre oder vorgebliche deutsche Drohung vermochte sie doch zusammenzuzwingen. Kaiser und Kanzler schätzten das englische Standvermögen falsch ein. Und sie schätzten die eigenen Kräfte falsch ein. Von Admiral Tirpitz beraten und gestützt, brachte die Regierung das Großflottenbaugesetz ein, durch das sich England offen herausgefordert fühlte. Die britische Admiralität berechnete: 1905 baute Großbritannien 4 Schiffe, Deutschland 2. 1906 setzte Großbritannien sein Programm auf 3 herab, Deutschland das seine auf 3 herauf. 1907 setzte Großbritannien seine Bauten abermals herab, auf 2, Deutschland die seinen abermals herauf, auf 4. An diesem Punkt konnte England nun keine Konzessionen machen. Die Insel konnte nur leben, das Empire nur gedeihen und die bestehende Weltordnung nur in Kraft bleiben, wenn die Navy die Seewege offen hielt. Die Nation war sich jenseits aller Parteistreitigkeiten darüber einig, dass kein Opfer zu schwer war, um der Navy ihre Suprematie zu erhalten. Und sie war dazu imstande, sowohl der Werftkapazität wie der Finanzkraft nach. Der deutsche Botschafter in London, Fürst Metternich, informierte das Auswärtige Amt über diese Einstellung der Briten. Das Gefühl der deutschen Gefahr wird dermaßen an Intensität zunehmen, dass die Beziehungen zwischen den Ländern sich nicht bessern können. Jeder Engländer würde seinen letzten Pfennig daran setzen, um sich die Überlegenheit zur See zu wahren. Die ruinösen Ausgaben, zu denen die Flottenkonkurrenz treibt, können vertrauensvolle Beziehungen nicht aufkommen lassen. Wer England nur einigermaßen kennt, weiß, dass hier nicht die Absicht besteht, Deutschland anzugreifen. Eine Landung ist schon in Anbetracht der Armeeverhältnisse ganz ausgeschlossen. Bismarck hat, wie ein englischer Minister kürzlich scherzend bemerkte, einmal gesagt, er werde im Falle einer Landung es der deutschen Polizei überlassen, das englische Landungskorps festzunehmen. Für England dagegen ist eine mächtige deutsche Flotte mit einer noch mächtigeren Armee im Hintergrund eine reale Gefahr. Der Kaiser machte zu dem Bericht seine berühmten Randbemerkungen. Zum Stichwort deutscher Flottenbau schrieb er: Falsch, Folge englischer Übergroßmachtsgelüste und Gespensterseherei. Und weiter: Eine solche anmaßende Sprache hat England auch in den Tagen schärfster Spannung mit Russland niemals geführt. Es hat sich niemals unterstanden, von Russland zu verlangen, es soll seine Truppen von der Grenze zurückziehen. So wenig der Vergleich angebracht war, dem Kaiser bewies er die englische Geringschätzung, die ihn im tiefsten Herzen kränkte und der er durch den Flottenbau entgegenwirken wollte. Den englischen Vorschlag, die Bauprogramme beiderseits einzuschränken, kommentierte er mit folgenden wenig kaiserlichen Bemerkungen: Diese ganz unerhörte Zumutung sollte der englische Minister mal erst an Roosevelt, Clemenceau, Mirabello oder Japan stellen. Die Antworten würden erheiternd ausfallen. Warum nur an uns? Weil man glaubt, dass meine Diplomatie die Hosen voll hat und sich durch Kriegsgeschrei imponieren lässt. Soweit die kaiserliche Randbemerkung. Die englische Reaktion berücksichtigt keiner. An die elementaren Kräfte denkt niemand. Wieder treten Schlagworte an die Stelle von Diplomatie. Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser. Der Dreizack gehört in unsere Faust. Ohne Seemacht bleibt die deutsche Weltgeltung wie ein Weichtier ohne Schale. Der Kaiser selbst bezeichnet sich schon 1903 in einer großen Rede, die er in Reval hielt, als Admiral des Atlantik. Die Engländer werden mit jeder Gesetzesnovelle, die den Schlachtschiffbau beschleunigt, nervöser. Das gilt doppelt angesichts der Stimmung in Deutschland. Die Regierung hatte es im Reichstag oft schwer, Heeresvorlagen durchzubekommen. Die Marinevorlagen hingegen gingen zumeist in einer Art Hurra-Stimmung durch. All das beunruhigte die Engländer. Lloyd George erinnert sich: Ich will nicht behaupten, dass man sich in Berlin planmäßig das Ziel gesteckt habe, einen Krieg mit England zu führen und unsere Flotte zu zerstören. Man wäre damit zufrieden gewesen, wenn die deutsche Flotte so mächtig geworden wäre, dass Großbritannien aus lauter Angst kampflos auf seine Vormachtstellung zur See verzichtet hätte. Tirpitz gesteht offen, dass man sich mit keinem geringeren Erfolg zufrieden gegeben hätte. Tirpitz, der die deutsche Öffentlichkeit mit fast amerikanischen Werbemethoden für sein Programm mobilisiert, ist nun gewiss nicht kriegslüstern. Der englische Flottenchef Fischer war es viel mehr. Er empfahl einmal, die deutsche Flotte zu Kopenhagen, das heißt im Frieden, zu überfallen und zu vernichten, wie es einst Nelson mit der dänischen getan hatte. Tirpitz kamen solche Gedanken nicht. Er hatte vielmehr seine seepolitische Theorie. Die aber war falsch. In der Präambel zum Flottengesetz heißt es: Um unter den bestehenden Verhältnissen Deutschlands Seehandel und Kolonien zu schützen, gibt es nur ein Mittel. Deutschland muss eine so starke Schlachtflotte besitzen, dass der Krieg auch für den seemächtigen Gegner mit derartigen Gefahren verbunden ist, dass seine eigene Machtstellung in Frage gestellt wird. Deutschland würde erst bündnisfähig werden, wenn es entsprechende Seegeltung besäße. Die Flotte sollte einen Risikowert haben. Diese Überlegung hatte nur Sinn unter der Voraussetzung, dass England gesonnen war, Deutschland anzugreifen. Im Besitze der Seeherrschaft konnte es aber kein Interesse daran haben. Als Risikofaktor war die Flotte also nur ein Risiko für Deutschland, weil sich England mit dem maritimen Wettrüsten nicht abfinden konnte und zu Gegenmaßnahmen greifen musste. Diesen Gedanken vermochte Tirpitz nicht zu vollziehen. Auch Bülow vermochte es nicht, der Kaiser noch weniger. Sie glaubten, England würde wohl oder übel die deutsche Seerüstung akzeptieren, auch wenn die neue Schlachtflotte die britische Seeherrschaft bedrohen sollte. Sie glaubten das, weil sie ihrerseits keine bösen Absichten hegten und meinten, der Gegner würde diese Einstellung honorieren. Wieder also, statt Politik, Primanerideen. Bülow schreibt 1916 ziemlich konfus: Die vorbehaltlose und sichere Freundschaft Englands wäre damals nur zu erkaufen gewesen durch Aufopferung eben der weltpolitischen Pläne, um deretwillen wir die britische Freundschaft gesucht hätten. England zuliebe auf unsere Flottenpolitik zu verzichten, wäre die Bankrotterklärung Deutschlands als aufstrebende Weltmacht gewesen. Am Ende ist die deutsche Flotte dann im ganzen Krieg praktisch nicht eingesetzt worden. Aber bleiben wir in der Vorkriegszeit. England versuchte immer wieder, sich mit dem Reich zu arrangieren. Es gab zu erkennen, dass es den deutschen Nahostplänen, Bagdadbahn, nicht in den Weg treten würde. Es war willens, den deutschen Kolonialehrgeiz zu unterstützen. Geheimabkommen über die allfällige Aufteilung der portugiesischen Kolonien. Die Reichsregierung sah die Dinge anders. Der Kanzler erhob den Vorwurf: In 4 Fällen, der türkischen Anleihe, der Bagdadbahn, Persien und der Algeciras-Konferenz, ist seitens der englischen Regierung den deutschen Interessen systematisch entgegengearbeitet worden. Berlin tut also keinen Schritt zu einer Annäherung. England beginnt darauf, entgegen einer langen Tradition, engere Beziehungen zu Frankreich zu knüpfen. Den Anfang bildet eine kolonialpolitische Absprache. England erhält in Ägypten, Frankreich in Marokko freie Hand. Damit ist ein Zündstoff beseitigt, mehr ist es nicht. Und doch beginnt man von nun an von der Entente Cordiale zu sprechen, deren Klang bis heute seine magische Wirkung behalten hat. England bleibt dennoch bei seiner altgewohnten Politik. Es legt sich auf dem Kontinent nicht fest, schließt keine verpflichtenden Bündnisse. Aber zwischen London und Paris entsteht Vertrauen und es entstehen Gewohnheiten. Die beiden Generalstäbe halten regelmäßig Besprechungen ab. Man teilt die Flotten auf, sodass englische Großkampfschiffe aus dem Mittelmeer abgezogen werden können. Das Netz zieht sich fest. In den 10 Jahren bis Kriegsausbruch fährt England aber weiter fort, um Deutschland zu werben. Oder, wenn man diesen Ausdruck vermeiden will, es fährt mit dem Versuch fort, sich mit dem Reich zu arrangieren. Es hofft, Deutschland aus seinem Schmollwinkel herauszulocken und in das bestehende System wieder eingliedern zu können. Es schlägt einen Informationsaustausch der beiden Admiralitäten vor. Einen Flottenfeiertag, Rüstungsbeschränkungen. Tirpitz, der Englands Vorschläge als Schwächezeichen missdeutet, schlägt seinerseits Schiffsbauquoten vor, von denen jeder weiß, dass sie England nur ablehnen kann. 4:3 oder 3:2. Das Auswärtige Amt widerspricht mit Entschiedenheit dieser Politik. Bethmann-Hollweg erstrebt einen Ausgleich mit London. Er will das Reich aus der Isolation befreien, in die es geraten war. Aber er kann sich nicht durchsetzen. In einem Privatbrief an seinen Staatssekretär für Auswärtiges, Kiederlen Wächter, schreibt er höchst bezeichnend: Eigentlich ist ja diese ganze Politik derart, dass ich sie nicht mitmachen kann, das wissen Sie. Aber ich frage mich immer wieder, ob ich die Situation nicht noch gefährlicher gestalte, wenn ich jetzt gehe. Und dann doch wahrscheinlich nicht allein. 1912 erfolgt ein letzter großer Versuch. Durch Vermittlung von Hapag-Chef Albert Ballin und Sir Ernst Cassel kommt der englische Kriegsminister Haldane in geheimer Mission nach Berlin. Er wird vom Kaiser empfangen, führt mit Bethmann und Tirpitz Gespräche. Haldane kehrt zuversichtlich nach London zurück. Es scheint, als sei ein entscheidender Schritt in Richtung auf die Wiederherstellung der deutsch-englischen Freundschaft getan. Bald aber erkennt man beiderseits, dass dem nicht so war. Das entscheidende Hemmnis war die geplante Flottennovelle, die eine neue Beschleunigung des Bauprogramms vorsah. Es wurden darüber lange Verhandlungen mit London geführt, die aber schließlich versandeten. Der Kaiser war überzeugt, dass Haldanes Mission nur den Zweck hatte, die deutsche Regierung zu täuschen und sie zu veranlassen, gegen Aussicht auf ein ephemeres Kolonialreich in Afrika die Flottennovelle fallen zu lassen. Wörtlich schreibt er in einer Randbemerkung: Ich habe ihn, Haldane und seine sauberen Kollegen rechtzeitig durchschaut und ihnen den Spaß gründlich versalzen. Meine Diplomatie ist gegen mich anderer Ansicht gewesen, hielt alles, was von London kam, für bare Münze. Ich hoffe, dass meine Diplomatie hieraus die Lehre ziehen wird, in Zukunft mehr auf ihren Herrn und seine Befehle und Wünsche zu horchen als bisher, besonders wenn es gilt, mit England etwas zu Wege zu bringen, das sie noch nicht zu behandeln versteht, während ich es gut kenne. Damit ist die letzte Versöhnungschance verpasst. Deutschland hat sich in die Isolation begeben, hat sich durch sein eigenes Ungeschick selbst eingekreist, hat die wichtigsten Großmächte auf die Gegenseite getrieben, Frankreich, Russland, Japan, England und mit England vermutlich Amerika, das noch abseits steht. Auf Seiten Deutschlands befinden sich allein der Nationalitätenstaat Österreich-Ungarn, dessen innere Stabilität und militärische Stärke gering sind, und Italien, dessen Bündnistreue wegen der territorialen Ansprüche an Österreich von allen als höchst zweifelhaft eingeschätzt wird. So sehen sich also die Dinge aus der historischen Distanz an. Für die Zeitgenossen, die vor dem Kaleidoskop der ständig wechselnden Einzelereignisse und Einzelentscheidungen standen, waren die Fronten so klar nicht. An einen Krieg, so hörten wir, dachte keiner. Die Fronten erschienen darum nicht so schroff, wie sie uns heute vorkommen. Man trieb Politik nach alter Weise. Freundschaften und Gegnerschaften verschoben sich von Fall zu Fall. Die Diplomaten taten ihre Pflicht. Das alte System bestand fort und würde für immer fortbestehen, so dachte man. Aber die Atmosphäre vergiftete sich, von Jahr zu Jahr mehr. Die Beteiligten merkten es nur nicht. Europa geriet während der letzten 20 Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges in eine Art Dauerkrise und gewöhnte sich an diesen Zustand, zu seinem Unheil. Am Ende hatte es jedes Augenmaß und jedes Gefühl für die Intensität und Gefährlichkeit der Krisen verloren. Wir wollen die Ereignisse nicht im Einzelnen aufzählen, es genügen einige Stichworte. Einen Vorgeschmack der kommenden Vorfälle gab die Krüger-Depesche, mit der der Kaiser 1896 den Engländern eine politische Ohrfeige versetzt. Er gratulierte dem Präsidenten der Burenrepublik in Südafrika zum Sieg über ein kleines britisches Detachement, das sein Land überfallen hatte. Die Deutschen jubelten, selbst die Liberalen. Aber welchen Zweck verfolgte der Kaiser damit? Wir müssen heute antworten, gar keinen. Er wollte einfach von sich reden machen. Ein neuer Schlag war die schroffe Rede, die der Kaiser gegen sein besseres Urteil auf Anraten der Regierung 1905 in Tanger hielt. Frankreich, die Vormacht in dieser Weltgegend, fühlte sich brüskiert. Die Diplomatie kam auf Hochtouren. Deutschland stellte schärfste Forderungen. Schließlich erzwang es den Rücktritt von Außenminister Delcassé. Das war ein Prestigeerfolg. Bülow wurde zum Lohn dafür am gleichen Tage gefürstet. Eine neue Beleidigung für Paris. Der Erfolg führte aber bald darauf zu einer diplomatischen Niederlage. Deutschland, das sich an sich keineswegs im Unrecht befand, sah sich auf der Algeciras-Konferenz, auf der diese Krise ausgeräumt werden sollte, einer Front von Gegnern gegenüber. Es ging wieder um die Form, nicht um die Sache. 1908 versetzte ein als taktlose Einmischung in die inneren Angelegenheiten empfundenes Interview des Kaisers mit dem Daily Telegraph ganz England in Entrüstung. 1909 braute sich um die Annexion Bosniens ein neues Gewitter zusammen. Der an sich nur formelle Akt, Bosnien wurde seit Jahrzehnten von Österreich verwaltet, hätte nicht mehr als einige papierne Proteste ausgelöst, wenn sich nicht Berlin mit unerwartet schroffen, nibelungentreuen Erklärungen hinter Wien gestellt hätte. Die Krise erhielt dadurch eine unnötige Schärfe. Berlin setzte einmal mehr seinen Willen durch, aber es war wieder ein Pyrrhussieg. Das bemerkte Bülow selbst, der dem Kaiser bei seinem Abschied riet: Wiederholen Sie nicht die bosnische Aktion. 2 Jahre später aber befand man sich mitten in einer noch gefährlicheren, der zweiten Marokko-Krise. Deutschland konnte das dumme Gesiege nicht sein lassen, mit dem es sich als Parvenu in der Staatengesellschaft dekouvrierte und die anderen Mal für Mal vor den Kopf stieß. Der Anlass der Krise war folgender. Verstimmt über das rechtswidrige französische Vordringen in Marokko, das eine Inbesitznahme des Sultanats einzuleiten schien, schickte die Reichsregierung, außer Protestnoten in die Hauptstädte, das Kanonenboot Panther nach Agadir, zum Schutz der deutschen Interessen. Der Kaiser war mit seiner Diplomatie wieder einmal uneins gewesen. Er hatte an den Reichskanzler telegrafiert: Uns kann es nur recht sein, wenn Franzosen sich mit Truppen und Geld tüchtig in Marokko engagieren, und ich bin der Ansicht, dass es nicht in unserem Interesse liegt, das zu verhindern. Verstoßen die Franzosen gegen die Bestimmung der Algeciras-Akte, so können wir es zunächst den anderen Mächten, vor allem Spanien, überlassen, dagegen zu protestieren. Kiederlin Wächter aber, der Staatssekretär des Äußeren, peitschte die Krise hoch, denn er hoffte, durch eine feste Haltung Kompensationen herauszuschlagen. Frankreich sollte große Gebiete im Kongo an Deutschland abtreten dafür, dass Deutschland die Inbesitznahme Marokkos dulden würde. Er erklärte darum: Nach den vielen Provokationen seitens Frankreich und nach dessen immer ungenierterem Gebaren in Marokko, als ob weder wir noch ein Vertrag existierten, gebietet es unsere Würde als Großmacht, falls Frankreich die dargebotene Hand zurückweist, mit allen Mitteln und falls notwendig auch allein bei Frankreich die volle Achtung vor unseren vertraglichen Rechten durchzusetzen. England, das für das deutsche Anliegen durchaus Sympathie empfand, hielt sich zurück. Durch den Panthersprung aber fühlte es sich dann selbst herausgefordert. Lloyd George erklärte in einer scharfen Rede: Deutschland handelt, wie wenn England überhaupt nicht zählte. England, dessen Navy die Ozeane kontrollierte, wollte nicht deutsche Eigenmächtigkeiten in internationalen Angelegenheiten dulden. Der Erfolg der deutschen Aktionen war wieder, dass man sich Sympathien verscherzte, ohne etwas dafür einzuhandeln. Die deutschen Feinde im Foreign Office triumphierten. Unterstaatssekretär Nicholson schrieb an seinen Vorgänger Lord Hardings: Ich glaube, dass der Zwischenfall all denen, die in letzter Zeit so laut nach einer Verständigung mit Deutschland geschrien haben, die Augen öffnen wird. Und ich hoffe, dass alle weiteren Verhandlungen über eine politische Verständigung mit Deutschland auf unbegrenzte Zeit vertagt werden. In Deutschland jubilierten wiederum die Nationalisten. Endlich habe man es den anderen gezeigt. Endlich habe man sein Recht gewahrt und seine Macht demonstriert. Auf beiden Seiten bekamen also die Scharfmacher Oberwasser. Die Atmosphäre wurde immer explosiver. Aber das bemerkte, wie gesagt, keiner. Wenn wir von heute aus urteilen: Die Deutschen handelten, alles in allem genommen, nicht viel anders als die anderen. Sie suchten ihren Vorteil, wo sie ihn finden konnten, forderten Kompensationen, wenn andere einen Gewinn einheimsten, protestierten, wo sie ihr Recht verletzt glaubten, trumpften auf, wenn sie meinten, es sich leisten zu können. Ungeachtet dessen verstimmten sie durch ihr undiplomatisch herausforderndes, rechthaberisch schroffes Verhalten alle Welt. Und je mehr sie sich frustriert vorkamen, umso mehr kapselten sie sich ein, umso mehr schoben sie die Schuld den anderen zu, die Deutschland aus Tücke und bösem Willen einkreisten und zu Leibe rückten. Vor allem Eduard VII. Wurde, wie wir heute wissen, zu Unrecht als aktiver deutschen Feind, Einkreiser und Kriegstreiber gebrandmarkt. Und je mehr die Deutschen sich eingekreist fühlten, umso mehr trumpften sie auf. Die anderen stießen sie, ihrerseits verärgert und auf ihren kurzfristigen Vorteil bedacht, weiter auf diese Bahn. Ein Circulus Viciosus. So stolperten die Mächte schließlich in die letzte Krise, die sie für eine von vielen und nicht einmal eine besonders gefährliche hielten –